Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen Schutzherrn nach ihm. Und du siehst, wie die Ungerechten, wenn sie die Strafe sehen, sagen: Gibt es denn einen Weg zur Rückkehr?